Die Angst, die mich immer mehr umgibt. Wie lange noch geht dieser Krieg? Hoffentlich erlebe ich noch unser Sieg. Gegen das Geschoss. Es ist mein Blut, welches als nächstes.